Ja, der Song sagt nie mehr vielleicht. Daraus ergibt sich die Konsequenz, sagt nie mehr vielleicht, kann lauten, dass man manchmal auch Nein sagen muss. Ist dieser Song auch als Aufruf zu verstehen, sich irgendwann zu entscheiden, auch wenn es einem selbst oder einem anderen auch mal wehtun kann? Ja, ich habe irgendwie im Laufe meines Lebens gelernt, dass ein Ja und ein Nein richtiger ist als ein Vielleicht. Ein Vielleicht steht immer für Hoffnung. Und wenn du jemanden jahrelang immer das Vielleicht sagst, vielleicht und nie darauf eingehst, was die Forderung oder was die Frage war, sondern immer nur die Frage mit einem Vielleicht beantwortest, ist es doof. Ich finde, ein Ja oder ein Nein finde ich besser. Sagt nie mehr vielleicht, impliziert ja auch, das ist einer dieser Sätze, die man irgendwie nicht mehr hören kann. Und da hat ja jeder eigene Sätze im Kopf, die man nicht mehr hören kann. Welcher ist es bei dir, Martin? Gleich. Ich bin wirklich so ein Mensch, der, auch wenn ich was vorhabe, auch zu Hause im Garten, ja, zum Beispiel, ich kaufe eine Gartendusche, fahre zum Baumarkt und die gibt es nächste Woche Mittwoch. Dann telefoniere ich so lange nach, dass ich die auch an diesem Tag bekomme, ja. Dieses vielleicht oder später, das mag ich nicht, ja. Freddy, wie ist es bei dir? Welchen Satz oder welches Wort kannst du nicht mehr hören? Welches Wort ich nicht mehr? Ach, ich bin da gar nicht so schlimm. Also eigentlich kann ich alles hören. Ich kann mich ja wehren, wenn mir das nicht passt. Ja, das stimmt.